Dann war der Krieg tatsächlich ausgebrochen. Es wurde zurückgeschossen, wie es so schön hieß. Und für uns, bei meiner Einheit, hieß das damals Aufsitzen. Das war noch ein Kommando aus der seligen Kavalleriezeit. Aber natürlich stiegen wir nicht aufs Pferd, sondern auf unsere Fahrzeuge. Und fuhren nach Schlesien hinüber. Und am 3. September hatten wir in der Nähe von Frankfurt an der Oder Nachtquartier gemacht und ich erwischte ein Telefon und konnte noch einmal mit zu Hause in Berlin telefonieren. Und nun hatten also auch England und Frankreich dem Reich den Krieg erklärt. Die nächsten 7 oder 8 Tage sind wir immer hinter der kämpfenden Front her nach Polen hineingerollt. Aber mit dem unmittelbaren Krieg kamen wir gar nicht in Berührung. Wir waren die ganze Zeit über nur Einsatzreserve. Und unser Vormarsch kam schon nach genau 8 Tagen zum Stehen. Und wir haben nicht einmal unsere Lazarettzelte aufgeschlagen. Wir machten für 4 Tage Standquartier und dann rollten wir wieder langsam heim ins Reich. Irgendwo war da schon ein gewisser Stolz über diesen Blitzkrieg, über diese militärische Leistung, aber auch eine tiefe Ernüchterung. Irgendetwas in mir war verändert und irgendetwas hatte sich auch in mir bestätigt, eine Vermutung in mir, was das heißen würde in Zukunft, Krieg. Und dass das alles dann tatsächlich fast 6 Jahre dauern würde, das hätte man damals, Ende September 1939 jedenfalls, das hätte kein Mensch gedacht.